die Katharina zu meiner Linken, Julia Aliska ist hier vom Verein, wie auch Wolf, der hier so fast an der Tischtennisplatte sitzt und demnächst immer mal einen Ball zurückwerfen muss, und der Werner vom Förderverein, den Sie und ihr vielleicht gestern schon mal gehört habt, vorgestern. Bei mir sind die Tage auch, ich habe das Zeitgefühl verloren, aber das ist auch schön. Das ist ja auch eine der Funktionen des Alters, die Zeit zu vergessen und sich ja den vielleicht einer anderen Art Dasein auch zu widmen. Ich kolportiere einfach schon mal eine Frage, die die ganze Zeit im Raum stand, nämlich sowas wie, ist diese Baugeschichte, die dann ansteht für dieses Forum Deutsche Sprache, gesetzt? Ist das Ding abgeschlossen aus eurer Sicht? Ich weiß gar nicht, wen ich am besten frage, wer es am besten weiß. Oder ist das etwas sozusagen, was noch in Verhandlung ist? Ich glaube, hier geht es nicht primär um, wer das weiß, sondern wie ein bisschen das Gefühl dazu ist. Letzten Endes, das ist ja eine gesetzte Sache, das ist ja auch genehmigt worden, es gibt eine Unterschrift. Ich muss allerdings auch ein bisschen differenzieren, wie ich jetzt spreche, ob ich jetzt als Mitgründerin vom Alta spreche oder als Neckarstädterin, die direkt hier um die Ecke wohnt, und ich rede erstmal als Neckarstädterin und sage, bevor da der Bagger da ist, ist es noch nicht gesetzt. Aber Wolf ist bestimmt anderer Meinung. Weiß ich nicht. Also ich hoffe schon, dass man da vielleicht noch mal über Inhalte diskutieren kann. Aber das war bisher auch der Fall, was da stattfinden kann. Und dass man da auch noch mal in konstruktiven Austausch geht mit den Nutzern des Gebäudes. Und rein formal ist es so, dass es da durchaus einen Grundsatzbeschluss vom Gemeinderat gibt, dass dort ein Forum deutscher Sprache hinkommen soll und gebaut werden soll. Das ist der formale Stand. Und Teil dieses Beschlusses war eben auch, dass die Initiativen hier, also Alter, Einraumhaus, auf die Fläche am Brückenkopf ziehen sollen, dauerhaft. Dauerhaft? Ja, dauerhaft. Wir haben in dieser Woche sowohl von der Stadtplanung her, als auch vom Institut gehört, dass natürlich das auch denkbar ist, dass der Alter in seiner Form nach Bauphase auch wieder genau in seiner ursprünglichen Größe da sein könnte. Das Institut bzw. das Forum Deutsche Sprache hätte damit gar kein Problem, freuen sich sogar auf diese Nachbarschaft. Die Stadtplanung hält das als Ergebnis eines sogenannten Bürgerbeteiligungsverfahrens auch für denkbar, solange andere Interessen auch gewahrt werden. Denn die Grenze des Gebäudes ist ja quasi die Rückseite unseres jetzigen Gebäudekomplexes. Das heißt, es wäre genug Platz, zur ursprünglichen Alterfläche zurückzukehren. Vielleicht sogar mit, es fließt ja auch Geld rein in den Ausbau des Neckarufers. Vielleicht sogar in einer schöneren Form. Wäre für euch vielleicht auch, naja, ich würde mal sagen, eine Vision, um die es sich quasi mit Beteiligung zu kämpfen lohnt. Oder? Also ich glaube, das hat mehrere Aspekte, ja, inhaltlich, ästhetische und so weiter und so fort. Ich fange mal von Äußeren an. Also ästhetisch gesehen wird ein cleanes, sag ich mal jetzt, ja, ich will es nicht herunterpurzeln, weil das ist, wird bestimmt tolles Gebäude, aber so ein cleanes Kubus, was jetzt hier an Ort und Stelle ankommt, wird auch einiges aufräumen, ja, wird bestimmt drumherum nicht so aussehen, wie es jetzt aussieht, das ist schon mal klar. Was halt natürlich auch schade ist, weil Alter ist das, was es ist, weil es ein lebendiges Beteiligungsprozess ist. Also die Menschen haben mehr Tischtennisplatten gebraucht, also wurden mehr hingestellt. Es hat eine Bühne gebraucht, wir haben eine Bühne gebaut und so weiter und so fort. Es ist alles eine Antwort auf die Anforderungen vom Publikum, die hier sind. Und die sind aber auch so gestaltet, wie sie sind praktisch. Jeder, der das Alter kennt, kennt auch diesen Do-it-yourself-Charakter. Und ich glaube, dass es, ja, dieser Gegensatz nicht wirklich passt, weder für die Stadt noch für das Institut noch für uns, glaube ich. Also ich glaube, dass das Alter auf jeden Fall einen Charakter verlieren wird, wenn dieses Haus, dieses sauberes Haus dahingestellt wird. Genau, inhaltlich gesehen, denke ich, könnte sich auf jeden Fall ergänzen. Ja, weil das sind in mehreren Punkten, finde ich, also das Forum der deutschen Sprache wirbt mit einer Beteiligung oder mit einem Begegnungsort, also wird als Begegnungsort fungieren, wird heute Mittag gesagt. Das wird auch so einen Workshop-Raum und so weiter und so fort geben. Das sind alle Sachen, die auch bei Alter stattfinden. Das denke ich auch. Andererseits ist das Besondere an Alter ist diese Niederschwelligkeit. Also es gibt keine Tür, die du aufmachen musst, um an einem Workshop

Sonst wäre ich nicht hier ständig beim Alter. Also ich bin gerne hier, sage ich mal. Und ich wäre auch natürlich nicht in den Förderverein rein, wenn ich es nicht fördern würde, wollte und so weiter, ja. So, und das Inhaltliche, was die Julia gesagt hat, das unterstütze ich auch voll weiterhin. Und da ist jetzt die Frage, die Hauptfrage, die ich jetzt sehe, weil das ist das Nächste, was wichtig ist, was wir, weil wir es ja erhalten wollen, weitestgehend, trotz der Bautätigkeit, dass man halt einfach jetzt kennt, die Konsequenzen, die aus der Bautätigkeit entstehen, ja, weil das Alter zwangsläufig durch zwischenzeitlich zurückgedrängt wird. Und das sind immerhin an die 3 Jahre, wie auch immer, vielleicht sogar 4. Und da ist jetzt wichtig, dass wir da dran gehen, dass man die Pläne kennt, wie während der Bautätigkeit das genau aussieht, vom Grundriss her. Und dann kann man natürlich auch definieren, wo haben dann noch Tischtennisplatten und Basketballständer hier Platz, weil sie ja entweder ja, die Gefahr ist, dass sie ganz wegkommen, das wissen wir nicht genau, aber da würde ich jetzt dagegen kämpfen, muss ich sagen, weil die sind essentiell für das gelebte Alter, weil hier Leute, alle möglichen Leute kommen zusammen, man sieht es ja jetzt schon, die da auch nicht fragen, wo kommst du her, was bist du und bla bla bla, sondern die kommunizieren einfach miteinander dann auch, ja. Und das ist eben für mich gelebte Integration und Inklusion und was auch immer steckt da auch mit drin, ja. Und wie gesagt, das ist halt eine technische Frage, wo kann man dann die substituieren, an welchem Platz? Das ist eine wichtige Frage, dazu brauchen wir aber diese Grundrisspläne, um was aber abzuschätzen. Aber das ist klar, das steht fest. Das sind, ja. Also, was steht fest? Welche Fläche wir momentan für die Bauphase zur Verfügung haben. Dann müssen wir einfach die Pläne mal sehen, dass jeder, der da beteiligt ist, auch sich ein genaues Bild machen kann. Sonst wissen wir ja eigentlich immer nur aus Erzählungen was. Das wäre das Einzige, was man vielleicht jetzt noch wissen. Vielleicht nochmal zur Zusammenfassung, weil es gab ja auch Gespräche mit zum Beispiel Architekten zu diesem Szenario. Und auch heute haben wir nochmal gehört, naja, das ist dann so, ne? Dann gibt es eine Bauherrin in dem Falle, die Stiftung, die beauftragt ein Ingenieursbüro inklusive Architekten. Die ermitteln einen Platzbedarf, der wird festgelegt. Das ist so eine Art standardisiertes Verfahren, was natürlich vor allen Dingen dann angewandt wird, wenn da ja Platz ist. Jetzt könnte man aber ja auch sagen, nee, Moment, da ist ja gar kein Platz, weil da ist ja der Alter. Also wenn jetzt ein Gebäude stehen würde, könnte man ja auch nicht sagen, oh ja, da reiß mal kurz weg und dann schauen wir mal, bauen wir vielleicht nochmal wieder auf. Ne? Sondern man könnte in der müsste man dann eine Lösung finden, wie man innerstädtisch mit sehr knappen und das kann bis zu Straßensperrungen und so weiter. Es gibt Szenarien ohne Ende. Das müsste natürlich quasi ein architektonisches Konzept sein, was auch wiederum eine alternative Bauplanung meinte. Das ist ja so ein bisschen die Frage nach, ist das offen oder geschlossen? Wie weit ist das vorangeschritten? Das war jetzt eher eine Zusammenfassung. Das geht jetzt nicht um, was ich jetzt dazu denke. Das ist eher das, was sozusagen auftauchte und natürlich auch möglicherweise der Stadt die Augen öffnen würde und sagen würde, ach so, na so einfach ist das, den Alter zu erhalten, weil jeder findet den ja geil. Ja, das sind ja alle Aussagen, kommt man von überall her. Ich habe aber vielleicht... Katharina guckte am Anfang schon so skeptisch, dass es gibt auch etwas, was am Dienstag hier jemand dann auch formuliert hat, der hier saß im Publikum und meinte, das klingt alles so schön und so zuckersüß, wenn sie das so sagen und man kann ja verhandeln und dann anschließend ist alles viel besser als vorher und natürlich bespielt der Alte auch den Platz und das ist doch super, aber ich glaube ihnen das einfach nicht. Und was dahinter stand, das ist eigentlich eine sehr interessante Überlegung, ist, wo verdammte Axt in Deutschland ist es denn jemals passiert, dass ein Freiraum anschließend den Leuten wieder zurückgegeben wurde? So ohne weiteres. Weil natürlich dann immer das Argument, die ganze Stadt redet ja jetzt mit und da gibt es ja noch andere Interessen. Und das berücksichtigt dann prozentual sicherlich auch die Interessen der Leute vom Alter, aber natürlich nicht die soziologischen oder... wenn man es noch weiter nimmt, gesamtgesellschaftlichen Interessen, die der Alter ja auch formuliert. Wir sagen ja hier, wir sind eine andere Kultur, wir sind regelrecht ein anderes Leben. Und das ist ja das, was so viele Leute herbringt und euch auch engagiert. Das heißt, so ein bisschen dahinter die Frage auch, wie kann man so einen Kommunikationsprozess so führen, dass diese Faktoren, die weichen Faktoren des des Platzes auch eine Rolle spielen und nicht nur irgendwie, da ist ja noch jemand, der eine Stimme hat, da ist ja noch jemand und vielleicht kommt noch ein Würstchenverkäufer und ein Landschaftsgärtner dazu, der sagt, naja, schöner und leichter zu pflegen und überhaupt Versiegelung der Fläche wollen wir nicht nochmal haben, wenn es einmal aufgerissen ist, machen wir grün hin und so, kann alles passieren. Also wie kriegt ihr sowas ins Rennen? Zu deinem skeptischen Blick zurück, Katharina, vielleicht hast du ja eine Idee, wie man sowas platzieren könnte in dem Kommunikationsprozess. Naja, ich weiß nicht, ob mein skeptischer Blick so skeptisch beabsichtigt war, aber ja, das ist tatsächlich eine Angst, die ich so ein bisschen habe, was du jetzt so zusammengefasst hast, dass wenn der Alter dann einmal für die Bauphase so weit weggedrängt wird, wie weit wird es hinterher wirklich die Möglichkeit geben, die Fläche zurückzuerobern? Und das beinhaltet zum einen die Sachen, die Julia schon formuliert hat, eben, dass der Platz sich in seiner Ästhetik verändern wird. Und ich glaube, dass das was macht damit, wie attraktiv der Platz dann bleibt für die Menschen, die sich jetzt hier aufhalten. Für mich steht halt wirklich auch dahinter, wird das jetzige Publikum diese Übergangsphase, in der der Platz ja sehr reduziert sein wird, überleben, sage ich mal. Machen die das mit? Halten die 3-4 Jahre durch oder suchen die sich wieder andere Flächen? Und das fände ich schade und traurig. Aber die Hoffnung habe ich natürlich genauso wie Wulf, dass man das hier auch danach wieder beleben kann, dass man die Fläche nutzen kann. Und ich glaube, dass der Beteiligungsprozess der Stadt durchaus eine Chance ist. Und wenn man jetzt sagt, ja, es gibt eben auch andere Stimmen, die sich hier einbringen und die Ideen für diesen Platz haben, wie er später aussehen soll, ja, dann müssen wir, die wir den Alter möglichst so behalten wollen, wie er jetzt ist oder möglichst ähnlich, wie er jetzt ist, dann müssen wir halt lauter sein. Dann müssen wir uns halt da auch wirklich einbringen bei dem Beteiligungsprozess. Und dann müssen viele, viele, viele ganz, ganz laut sich da äußern. Das ist für mich das Allerwichtigste. Ich würde ganz gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil als erstes mal ist dieser Beteiligungsprozess gar nicht, es geht nicht wirklich um die Fläche, sondern es geht um diesen Zwischenfläche, beziehungsweise zwischen Alter und Institut und das erst in 5 Jahren. So, und es wurde explizit bei jedem Vorbereitungstreffen gesagt, dass es wirklich nur darum gehen wird. Es geht nicht um Alter, es geht nicht um das Institut, es geht um die Gestaltung der Fläche. Ja? Und selbst bei der Gestaltung der Fläche sind ganz viele Farben zur Gestaltung. Also konkret wird das so aussehen, dass jeder eine Karte bekommt und Stickers drauf kleben kann mit den Sachen, die er sich dabei wünscht. Es wurde auch explizit gesagt, es soll nichts Blaues geben, nicht, dass die Menschen auf die Idee kämen, da wird jetzt ein Wasserbrunnen gebaut oder sonst was, das machen wir nicht, Wasser haben wir da drüben. Okay, Bäume haben wir aber auch da drüben, also grün auch nicht. Ich weiß nicht, um welche Freiheit oder um welche Beteiligung eigentlich hier sich wirklich handelt, weil letzten Endes geht es, also ich glaube, es geht nur um die Ästhetik, ja, also will ich da jetzt Bänke oder will ich vielleicht Liegestützen? So ungefähr habe ich es verstanden. Darf ich noch ganz kurz, da war noch ein Punkt, was jetzt auch mehrfach ein bisschen angedeutet wurde, einmal durch Werner und einmal auch durch dich, Ralf. Es geht darum, dass die Ansätze ähnlich sind zwischen dem Alter und Institut. Und da würde ich lieber auch gern einen Schritt zurückgehen und sagen, so, selbst wenn diese Ansätze wie jetzt einen Ort, Begegnungsort zu erschaffen oder Menschen zusammenbringen, da würde ich das ein bisschen globaler betrachten und mich fragen, zu welchem Ziel das jede Partei macht. Was ist die Zielsetzung? Wozu macht das der Forum? Wozu macht das Alter? Und ich glaube, das ist im Großen und Ganzen der wesentliche Unterschied. Ich meine, ich komme selbst ein bisschen aus der Sprachwissenschaften, jetzt nicht Germanistik, sondern Romanistik, und ich feiere das total ab, was da drin passieren wird. Also ich habe selbst Forschung betrieben und das macht auch extrem viel Spaß, sich da reinzuhacken und Hintergründe zu entdecken. Wem dient es? Ja, indirekt betrifft das natürlich jeden. Das ist die Wissenschaft. Indirekt wird es jedes Leben beeinflussen. So, und da ist der Unterschied, weil Alter betreibt nichts Indirektes, sondern ist es direkt und konkret und ganz offen da, ja, und dient jedem Einzelnen, der da in Berührung mit diesem Ort kommt. Und dann ist bleibt die Frage offen, okay, was braucht die Neckarstadt eigentlich an Ort zur Stelle? Ja, also ich lasse die Frage jetzt mal offen. Die Überschneidungspunkte sehe ich jetzt auch eher im Sinne einer tatsächlich, das meinte ich mit guter Nachbarschaft. Es hätte ja auch durchaus, weiß ich nicht, ein anderes Prestigeobjekt sein können, was, mir fällt jetzt nichts auf den Schlag ein, was sozusagen Mannheim jetzt noch so hätte erfinden können oder die Tschira-Stiftung, aber das Leibniz-Institut eignet sich da natürlich ganz gut als Grundpartner. Aber das muss ja erstmal nicht schlecht sein und das meinte ich mit guter Nachbarschaft. Ich glaube auch nicht, dass die Ziele gleich sind, zumal wir ja vorhin auch gehört haben, dass das sehr top-down ist, von der deutschen Sprache kommend auch mal die Tür zu öffnen für das Türkische. Hallo. Also das ist natürlich hier ganz anders und insofern könnte ja vielleicht sogar der Alter dazu beitragen, dass die Hauspolitik im Forum für deutsche Sprache sich ändert, nach 3 Jahren auch der Titel geändert wird in Forum für Sprachen und so weiter und so weiter. Das kann ja alles passieren, wie das so bei Nachbarn ist, dass die sich was abgucken voneinander. Trotzdem nochmal zurück zu der Frage, wie platziert man am besten, nicht Mann, Mensch, ihr, diese Qualität, die über Sport, Freizeit, in der Sonne sein, sich begegnen, hinausgehen, als einen gesellschaftlichen Anspruch in der Kommunikation, wo es eben nicht nur darum geht, dass alle hier, weil das alle meint ja immer, warum müssen denn jetzt alle Interessen von Mannheim auf einem kleinen Platz, der hier schon da ist und erfolgreich ist, jeder nickt immer dazu. Ist erfolgreich. Funktioniert super. Und die Vereine sind super. Selbstausbeutung, super. Alles prima. Warum muss das genau hier passieren? Warum muss denn hier auf einmal Proports angesetzt werden, wenn man an anderer Stelle eine Mall plant, wo auch keiner gefragt wird? Im Übrigen hat auch keiner gefragt, ob das Institut hierher kommt. Also, das Forum, das war gesetzt. Natürlich schon vor 15 Jahren, da erzählt der Opa ja schon von. Also mit anderen Worten, da können wir nichts mehr dran machen. Und so, und jetzt aber kann man darüber diskutieren. Das finde ich halt eigen, ja. Und wie platziert ihr das? Muss man schon zum Schutz der Stadt auch sagen, tatsächlich war die Fläche tot. Also als dieser Entschluss gefallen ist, war die Fläche einfach ungenutzt. Also hier war es ein Parkplatz, da drüben gab es zwar eine kleine Gastro, aber genau, es gab das eine Raumhaus, aber das ist ja ein kleines Ding. Also da war Alter noch nicht mal in Gedanken. Deswegen kann ich das schon sehr gut nachvollziehen. Ich meine, die Idee, ich bin ja auch super dankbar, dass überhaupt diese Möglichkeit gegeben wurde, so einen Ort zu erschaffen. Ja? Das war auch tatsächlich als eine Zwischennutzung gedacht. Nur andererseits muss ich wieder jetzt als Neckarstädterin sprechen und nicht als alter Gründerin. Also wir brauchen mehr freie Flächen. Das ist wirklich, ich hoffe so sehr, dass das auch Nachahmungen findet, auch sogar ohne Genehmigung. Ja, das würde mich total freuen. Also wir müssen die Stadt zurückerobern. Die Stadt gehört den Bewohnern und nicht, ich will jetzt nicht Wissenschaft sagen, ja, aber die Stadt, also die Bewohner brauchen mehr Stadt für sich. Vor allem die Neckarstadt. Und das ist so eine hohe Bevölkerungsdichte. Es gibt viel zu wenig Bäume, es gibt viel zu wenig Aufenthaltsplätze. Deswegen ist es ja auch so gut angenommen worden. Ich zitiere mal Dr. Erbeck. Warum soll die Neckarwest nicht mal was Schickes kriegen? Wolf, du hattest gezuckt. Der Wolf liebt Schickes. Wolf, genau. Sag du mal. Ich habe schon ein paar Mal gezuckt hier. Es gibt jetzt wirklich viele Themen, die hier gerade mit reinspielen. Und das eine ist natürlich dieser politische Entschluss, dass hier was gebaut werden soll. Andere ist, glaube ich, nochmal dieser gesamtgesellschaftliche Ansatz, den du jetzt, Ralf, noch ein, zwei Mal erwähnt hattest, was hier passiert. Und dann auch noch diese Angst, dass man diese Fläche nicht mehr bekommt. Das habe ich jetzt mir gerade so ein bisschen mitgenommen. Und also, wenn man einmal weg ist. Und vielleicht nochmal zu diesem politischen Entschluss. Wir haben uns da auch hier mit Leuten unterhalten, die, also es gibt ja auch so eine Aktionsgemeinschaft, Messplatz heißt es, glaube ich, oder so, die sich lange dafür eingesetzt haben, dass Aktionsbündnis Alter Messplatz, die sich lange dafür eingesetzt haben, dass die Stadtbibliothek hierher kommt auf die Fläche. Das war dann irgendwann, ich weiß es nicht mehr genau, aber 2012, 13 vielleicht so, wurde das entschieden, dass die dann doch nicht hierher kommt, sondern in der Innenstadt gebaut wird. Und das fand ich persönlich fand das sehr schade, weil ich eigentlich ich der Meinung bin, dass so eine Stadtbibliothek als das, was eine Bibliothek ist, wirklich ein offener dritter Ort, jeder ist ja auch, also ich kenne das von der Uni und da war einfach jeder willkommen und niemand wurde weggeschickt in der Unibibliothek und eigentlich sind die meisten Bibliotheken in urbanen Kontexten so. Das fand ich also persönlich sehr schade, dass jetzt dann die Stadtbibliothek nicht hierher kommt. Ich fand auch, dass es sehr gut hier in die Neckarstadt West gepasst hätte. So,

der in dem Falle wahrscheinlich auch eine Frage aufwirft, die vielleicht an euch alle geht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt am Platz, auch in den Wochen, in denen wir hier waren, dass ganz viele lieben diesen Platz, aber diese Stimme und das Mitgestalten wollen einer der doch irgendwie relativ fernen Zukunft, die obliegt dann doch eher einer kleinen Gruppe von Leuten. Vielleicht sitzt sogar die Hälfte davon hier am Tisch. Vielleicht ist es auch nur ein Hundertstel davon. Wie habt oder habt ihr Pläne? Entschuldigung, muss ich widersprechen? Ja, okay, gerne. Wir machen jetzt und wir werden das auch intensivieren, den Beteiligung oder den Aktivierungsprozess und den eigentlich einen kooperativen Planungsprozess im Rahmen der Oase, also des geförderten Projekts, wo wir mit allen reden, wo wir alle einladen, jeweils am ersten Montag im Monat zusammenzukommen, um sich auszutauschen, zu debattieren, zu diskutieren, was hier also stattfinden soll. Der kommende soll. Montag schon mal zur, ne? Also genau, jetzt am Montag ab 18 Uhr. Es gibt kostenlose Waffeln und hoffentlich auch viel Freude zur Diskussion. Wir haben den Beteiligungscontainer aufgebaut. Jetzt, es wird dieses Jahr noch sichtbarer werden auf der Fläche mit einem extra Programm dazu. Wir werden auch ein Pavillon bauen, den wir dann auch ganzjährig nutzen können und dort auch schon mal Programme testen können. Also wir probieren... Wir machen schon und wir werden noch viel Angebote und wir werden noch viel mehr Angebote machen, um sich mit einzubringen. Also alles in Butter? Nee, habe ich ja gesagt, ist nicht alles in Butter und ist nicht alles rosarot, aber man muss es, ich finde, schon ein bisschen ausgewogen, ich probiere das irgendwie ein bisschen ausgewogener einzuschätzen und meine eigene Perspektive hilft mir dann manchmal nicht weiter, aber ich kriege halt auch, wenn ich Leuten erzähle, aus anderen Großstädten, dass die Stadt Mannheim eigentlich beschlossen hat, diese Fläche dauerhaft den Vereinen zu geben, dann schlagern die auch erstmal mit den Ohren. Ja, und denken, was, das macht die Stadt bei euch? So einfach? Und das sind Punkte, und deswegen ist trotzdem noch nicht alles in Butter, aber das sind einzelne Punkte in diesem Prozess, die durchaus besonders sind, ja. Und trotzdem gibt es noch 10 andere Punkte, wo man sich ein bisschen streiten und kabbeln muss. Aber es ist eben auch nicht alles schlecht. Klingt trotzdem nach nötigen Beteiligungsstrukturen in dieser von der Stadt angebotenen Entscheidungsfindungsphase darüber. Denn das wird letztlich den Ausschlag geben, was an den Gemeinderat getragen wird. Weil da wird es irgendwann einen Beschluss geben über diesen Platz. Und der wird wird in der Planungsphase passieren. Das heißt im nächsten Jahr. Wird dieser Beschluss sozusagen, es ist kein Beschluss gefasst über diese Fläche bislang. Ein Beschluss über das Haus, ja, was hier als Nachbarin kommt, aber nicht über diese Fläche. Und da seid ihr ja aufgerufen, am kommenden Samstag, am 7. Mai, 10 Uhr in die Feuerwache zu kommen, euch vorher einzutragen bei Mannheim Gestalten und da mitzureden. Und dann gibt es auch eine Platzbegehung. Wenn ihr zu spät kommt, könnt ihr hier auf dem Platz warten. Um 11 wird es eine Platzbegehung geben bis um 12 und dann mitreden drüben in der Feuerwache. Das ist, glaube ich, nötig, oder? Also ohne Beteiligung aus dem Platz wird das wahrscheinlich, es werden alle möglichen Leute mitreden. Wer weiß, was dann in den Gemeinderat kommt. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin gemeint habe. Also laut sein und eben denjenigen, denen die Fläche hier wichtig ist oder die eben mitreden wollen und darüber mitbestimmen wollen, wie es hier weitergeht, dass sie genau dort auftauchen. Und dann eben ein Kontrapunkt sind, falls das nötig ist, zu anderen Stimmen und anderen Meinungen über diese Fläche hier. Oder ganz und gar konstruktiv, das war ja so ein bisschen der Ansatz, den Wolf jetzt auch vorangetragen hat und den wir ja auch die ganzen Woche schon beim Wickel haben, also wie könnte das idealerweise aussehen? Jetzt haben wir ja so ein bisschen die Aussage von der Stadtplanung auch im Sinne von, naja, im besten Falle tragen wir mit dem Geld noch was dazu bei, dass das kommt, was fehlt. Jetzt haben wir schon viele Leute vom Platz gehört. Nicole erzählte, man könnte rund um die Bäume Schlafplätze für Leute, die keinen haben, bauen. Man könnte und so weiter, man könnte, es gibt ganz viele Ideen. Was wäre denn so eure Idealvorstellung für eine Zeit danach? Mal weg von dem, oh Gott, das wird alles ganz schlimm und vielleicht kommen wir gar nicht zurück, aber hin zu einem, was fehlt euch denn? Mit anderen Worten, du hast es vorhin erwähnt, es gibt, oder du, ich weiß gar nicht mehr, also es gab Toiletten und. Es gibt ja so Sachen, die sind so, da gibt es ein Manko. Vielleicht meint das noch viel mehr, ja, als am Platz bisher formuliert wurde. Naja, man könnte schon einiges verbessern hier. Also ich fände es schon super, wenn man einfach spielen könnte, ohne die Gefahr da zu sein, dass man hinfällt oder stolpert, weil es ja überall so Betonglotzen gibt und Kanten und Ecken ohne Ende. Für die Gestaltung, also sonstige Angebote, was ich, oder beziehungsweise das war tatsächlich Wulfs Idee und das würde ich total begrüßen, sind wirklich entweder ein Baumhaus oder wie auch immer gestaltet wird, wo es aber auch Wohnungen gibt, die tatsächlich für eine begrenzte Dauerzeit nutzen könnte. Das also als eine Art soziales Wohnen, aber auch also ganz viel Experimentelles. Und da muss ich auch wieder Wulf zitieren, ist genauso wie ein Haus, wo oben drüber aber eigentlich eine abgefahrene Pumptrack ist für die Skater. Also man könnte, die Ideen sind ohne Ende. Ja? Also genauso wie das Einraumhaus auf Stelzen, da auf der Neckarwiese, was ja auch ein Traum wäre. Aber ich würde jetzt kurz nochmal das probieren zu klären. Es gibt einmal diese Fläche, wo wir uns jetzt befinden, wo man jetzt Alter ist. Und das wird eine Platzfläche werden. Und dann gibt es eine Fläche vorne, wir nennen das ja momentan die Oasefläche, also die Biergartenfläche. Und da ist ja der Plan, dass wir dann dort auch uns mit einem Kiosk und mit diesem, zumindest mal mit dem Minimalprogramm, was wir jetzt haben, Verleih, Kiosk, Lager, dort auch wieder baulich, aber halt dauerhaft niederlassen können. Und im besten Fall, wenn wir jetzt über das Bauliche reden, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir da vielleicht auch noch einen Workshop-Raum mit dabei haben oder einen Dachgarten oder eine Pumptrack auf dem Dach oder. Also dass es einfach ein abgefahrenes Gebäude ist, was wirklich benutzt werden muss, ja, weil jeder, der es sieht, muss es benutzen. So stelle ich mir das dann vor, wenn ich jetzt über die Oasefläche spreche. Ja? Und wenn ich jetzt aber nochmal über den Platz hier spreche, über den ja jetzt auch die Beteiligung geht, also diese mittlere Platzfläche, da muss ich sagen, dass wir, was Julia sagt, dass die Oberflächen ein bisschen schicker sind, dass man vielleicht die jetzigen Angebote noch ein bisschen ausbaut. Also Basketball ist echt gefragt, Tischtennis ist super gefragt, dass man vielleicht auch was für die Skater integrieren kann. Ich denke nicht, dass es die überdachte Skatehalle werden kann, aus verschiedenen Gründen, aber dass es doch vielleicht ein paar coole Angebote geben kann. Jetzt mal ganz einfache Sachen wie, dass es auch mal Schatten gibt. Also ich fände Bäume super oder andere Möglichkeiten von Schatten. Das ist im Sommer ein riesen Manko, also echt ein Manko hier mittags. Und das andere ist, was wir jetzt schon oft hatten und wo wir jetzt dann auch dank des Fördervereins endlich reagieren können, ist mit einer kleinen Rampe für mobilitätseingeschränkte Leute. Das ist hier eigentlich mit dem Schotter kein dauerhafter Zustand, dass man, weil viele Leute halt dann mit Rollator oder ähnlichem das nicht benutzen können. Das tut dann einem weh und gleichzeitig, also jetzt kriegen wir es ja hin, dass wir eine Rampe bauen, dank dem Förderverein. Aber dass solche Themen einfach auch, dass da eigentlich in dem Bereich, ich sage jetzt mal, Aufwertung stattfindet, dass es auch wirklich so für alle zugänglich ist erstmal. Ja? Und die Aufenthaltsqualität eigentlich, sagen wir mal, durch Schatten und solche Themen verbessert wird. Ja, also der Wulf hat gerade das gesagt, was ich sagen wollte, also mit der Rampe, dass wir da auch dran sind, dass man die aber auch weiter nutzen kann für zukünftige, also die soll ja für dieses Gebäude hier zunächst mal, da wir ja bis 2023 da noch im normalen Bereich sind, den wir kennen und sein dürfen, so, aber die ist ja auch, wie gesagt, flexibel und kann auch woanders genutzt werden. Das ist ein Thema, das hat er aber jetzt gerade erklärt, das bin ich auch froh drum. Und wir haben auch jetzt eine Toiletten-AG noch gegründet quasi, wo wir halt dran sind herauszufinden, was könnte man da optimieren. Aber das ist jetzt noch im Moment natürlich... Aber öffentliche Toiletten kommen doch bestimmt ins Forum auch. Ja gut, das schon, aber die immer halt beim Alter, also auch abends, wenn das Forum... die man dann halt auch nutzen könnte. Die Messen sind auch noch ein Thema. Forum. Das Wort sagt doch, die Messen sind doch noch nicht gesungen. Also vielleicht gibt es ja auch einen super netten Kooperationsvertrag mit dem Forum und dass es sowieso auch eine Innen-Außen-Nutzung gibt, was ja im Übrigen auch für die Sprachen gilt. Also es werden ja sowieso Sprachideen von draußen auch nach drinnen getragen werden. Vorhin haben wir die Diskussion geführt über Ausstellungsprojekte, die auf dem Platz oder im Viertel entstehen. Und es gab durchaus Interesse dafür und das finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, auch über Toiletten nachzudenken. Genau, das könnte man ja integrieren in diesem Projekt, was der Förderverein ja auch irgendwie nach vorne bringen will. Wie auch immer das jetzt weitergeht. Ja? Das sind wir ja ganz am Anfang. Das haben wir ja nur mal prophylaktisch gegründet, weil wir wissen, da ist ein Thema, wo wir auch dranbleiben müssen. Das kann man natürlich auch dann in Kooperation ausarbeiten. Ja? Ich habe noch eine Frage an Julia und Wulf und die gilt für wahrscheinlich alle Button-Up-Projekte, die irgendwann entstehen, die sich natürlich irgendwie auch darum bemühen, eine dauerhafte Unterstützung zu bekommen, die hier zum Beispiel mit der Stadt Mannheim ja durchaus in eine institutionelle Förderung übergehen könnte, über lange Zeiträume. Aber es gibt ja auch die Erfahrung in selbstverwalteten Projekten, je mehr man sich davon abhängig macht, umso mehr Einflusssphären gibt es da und du kennst das wahrscheinlich zu Genüge aus anderen Projekten auch. Ich habe es leidvoll auch erfahren dürfen. Und da gibt es auch einen Gegenentwurf und das ist ja zum Beispiel der Förderverein, der sozusagen, wenn man so will, eine Art Crowdfunding ist, ein permanentes, also auch finanzielle Unterstützung, um sich davon unabhängig zu machen. Was sind denn so eure Vereinspläne für eine zukünftige, ich sag mal, Minimalbedarf, um das zu stemmen, was ihr eh schon mit wahnsinnig viel Freizeit auch macht und oder auch Engagement über den eigentlichen Tätigkeitsbereich hinaus. Wenn ich Paul hier Konflikte schlichten sehe, ist das genau eines. Wenn Leute Müll sammeln, ist das ein anderes. Was braucht denn der Verein oder was braucht denn die Fläche an dauerhafter Unterstützung? Also was bräuchte es da an mehr auch? Das haben wir jetzt ein bisschen ausgespart. Ich würde tatsächlich die Frage dem Wulf weiterleiten, weil das ja auch ein wichtiger Punkt bei der Oase ist. Ja, der Entwurf einer, in Einführungszeichen, Institution oder wie auch immer, wenn keine Institution, Verein oder was auch immer, ja, und wie das sich tragen kann. Ja. Dazu gibt es ja auch Workshops, sind ja auch geplant, deswegen gebe ich dir die Frage weiter, Wulf. Vielen Dank, Julia. Vielleicht will ich noch kurz was zur Jetzt-Situation sagen, ja, weil du auch den hart. Paul erwähnt, die ist hart, ja, das stimmt, weil du auch den Paul erwähnt hast und das ist, also, was will ich sagen, wie sind wir strukturiert im Verein und es ist mittlerweile so, dass dieser Verein, also wir haben lange nicht kapiert, was wir hier eigentlich machen, in welcher Größenordnung wir hier unterwegs sind als Verein. Irgendwann haben wir gemerkt, dass wir den Sommer über 15 Hilfskräfte haben im Kiosk, dass wir jemanden fürs Kioskmanagement haben, also für Barleitung und Einkauf und sowas, dass wir eigentlich jemanden, den David haben für den Verleih und dass wir dann noch jemanden fürs Kulturprogramm haben und das schon auch nicht viel ist für das, was hier dann auf der Fläche passiert. Ja. Also wir, und momentan ist es eben so, dass wir mit 5 Festangestellten und circa 10 ein bisschen weniger noch, aber es werden 10 sein in der Hochsaison, Aushilfskräften arbeiten. Also es ist einfach echt vom Umfang, haben wir das erst irgendwann realisiert, was wir hier eigentlich wuppen. Wir haben keine institutionelle Förderung von der Stadt. Was ich aber jetzt nicht unterschlagen will, ist, dass die Kooperationspartner, wenn wir einen Bedarf äußern, immer sehr hilfsbereit sind, uns in die richtige Richtung zu stupsen und Möglichkeiten aufzuzeigen. Das funktioniert manchmal sehr gut, manchmal weniger gut und manchmal auch gar nicht, aber diese Bereitschaft, hier sehr unkompliziert zu helfen, die ist sehr viel wert. Das muss man auch mal sagen. Und zukünftig ist es, glaube ich, schon so, dass wir, so wie es jetzt auch ist, natürlich uns auch teilweise selbst finanzieren wollen. Dass wir aber auch schon gemerkt haben, gerade für diesen Transformationsprozess, also ich denke dann an die Jahre 24, 25, 26, 27, dass wir da eigentlich sowas wie eine feste Stelle brauchen oder vielleicht auch zwei, um die Angebote und auch diesen Prozess und die Dauerhaftigkeit hinzubekommen. Good luck und zum anderen natürlich auch die Aufforderung, wenn ihr hier am Platz seid, was mittlerweile für alle die uns im Radio zuhören, ungefähr 80 Leute sind, dann könnten von denen jetzt schon mal 20 vor an die Bar gehen. Da liegen nämlich Mitgliedsanträge für den Förderverein aus. Ich habe meinen schon in der Tasche, kann ich Werner nachher in die Hand reichen. Das heißt, ihr könnt natürlich den Verein noch unterstützen, wenn ihr ihn nutzt, so ihr die Kohle habt. Ihr könnt ihn, wenn ihr die Kohle nicht habt, auch in jeder anderen Weise unterstützen, so wie das ja viele Leute am Platz sowieso schon machen. Zum Beispiel gibt es hier niemanden, der bezahlt wird, um Müll wegzubringen. Aber Müll entsteht nun mal im öffentlichen Leben. Kann man auch gerne mal aufheben. und wegbringen. Beitrag. Unser Mindestbeitrag ist bei einem Euro pro Monat. Das macht 12 genau. Euro im Monat, nicht im Jahr. Alles klar. Nicht 24. Maximal bei 200. Also noch günstiger. Nein, ein Maximum nach oben gibt es nicht. Man kann seinen Mitgliedsbeitrag beliebig aufstocken. Und wir haben auch die Option für Menschen, die sich nun auch diesen einen Euro im Monat gar nicht leisten können, dass sie beitragsfrei bei uns Mitglied werden und uns eben durch Manpower unterstützen. Weil wir natürlich wir sind jetzt noch ein sehr junger Verein, aber wir möchten ja hier auf der Fläche auch was bewegen. Wir möchten Veranstaltungen machen und je mehr Leute wir sind, je mehr Helfer wir dann zur Verfügung haben, umso besser und umso mehr können wir halt auch machen. Und deswegen, wir sind da offen für alles und der eine Euro im Monat, das schafft fast jeder. Auch wenn nicht, ihr könnt auch einfach in den Förderverein eintreten mit einer Arbeitsleistung, das geht auch. Also selbst das ist ja sowieso die Idee vom Platz, eben ein nicht kommerzielles Konstrukt zu sein und auch zu bleiben. Abhängig von euch, im Übrigen auch das, was wir dem Verein mitgeben, an wenn ihr nicht teilnehmen könnt oder wollt, oder zum Beispiel, if you don't understand the German communication process of the city Mannheim on the 7th of May, then you can just spend 1 minute of your imagination of the future of this place here at our radio, and we will give that as a collage to the Verein to take your voices in these discussions, because a lot of people use this place. It's almost, I think there is a number around 1,500 people are frequently using it, which is fucking a lot. Das möchte ich mal in einem anderen Kulturanbieter, wenn man so will, sehen. Also damit schlagt ihr sozusagen teilweise auch Theater, die natürlich ganz andere Fördersummen auf sich vereinen. Es brennt ja erst, wenn die Wunde da ist, hat jemand gesagt. Ja, das ist genau das. Das ist es. Das. Naja, aber so schlecht scheint es ja nicht aufgestellt zu sein. Ordre, vielen Dank fürs Kommen. Das waren Julia und Wulf vom Verein, vom Pau, hier am Platz. Und Katharina und der Werner vom Förderverein, zu dem ihr demnächst auch dazugehört. Nicht wahr? Merci. Danke.